Father in heaven, thank you for this morning. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Pray that you'd bless these words. Und wir beten, dass du diese Worte segnest. To our hearts in Jesus' name. Zu unseren Herzen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Like I said earlier, wie ich schon vorher gesagt habe, this is the first service of the next 20 years. Das ist der erste Gottesdienst für die nächsten 20 Jahre. A very crucial time. Eine sehr sensible Zeit. What can we look at in the next 20 years? Wonach schauen wir in den nächsten 20 Jahren? In, you don't have to turn there, but Joshua chapter 24 verse 31 aber expresses Joshua my heart. 24 Vers 39. And it goes along with our mission statement. Und das geht auch gemäß unseres Missionsstatements. To serve the purpose of God in our generation with joy. Dem Zweck Gottes zu dienen in unserer Generation mit Freude. That's our CEG mission statement. Das ist unser CEG Mission Statement. And this is what it says about Joshua. Und das steht über Joshua. And I hope that this is said about our church. Und ich hoffe, dass das uns gesagt wird. When we are gone. Wenn wir schon tot sind. 70 years, 80 years from tonight. In 70, 80 Jahren von heute. When the children who are in our midst today. Dass wenn die Kinder, die heute unter uns sind, have grandchildren themselves. Selbst schon ihre Enkel haben. And we are just an old-fashioned color picture on the wall. Und wir sind nur noch ein altes Schwarz-Weiß-Bild auf der Wand. No, color picture. Ein Farbbild auf der Wand. By that time, color pictures will be old-fashioned. Also zu dieser Zeit werden Farbfotos auch schon alt sein. By the time we're gone, they'll have pictures you can talk to on the wall. Zu der Zeit, wo die dann sind, haben sie dann interaktive Bilder. That move, you know. Die sich bewegen. And okay, here it is. Joshua 24:31. Joshua 24:31. And Israel served the Lord all the days of Joshua. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. I hope that is said about me someday. Und ich hoffe, dass das über mich gesagt wird eines From Tages. The Lord. Vom Herrn. At the judgment seat of Christ. Am Richterstuhl Christi. CEG served the Lord all the days of Pastor Rob. CEG diente dem Herrn alle Tage des Pastor Rob. And all the days of the elders. Und alle Tage der Ältesten. That includes the board. Das ist auch der Board. The pastoral team. Das Pastorteam. And the elders. Und die Ältesten. All the days of the elders who survived Joshua. Und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten. That when I'm gone. Dass wenn ich weg bin. And the elders continue. Und die Ältesten führen das Werk fort. And they pray and elect or choose a new pastor. Und die beten und erwählen einen neuen Pastor. That the next generation after us will continue in the pattern that we have set. Dass die nächste Generation ebenso fortfährt in dem Muster, das wir vorgelegt haben. And here it says, and had known all the deeds of the Lord which he had done for Israel. Und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. As we look back at 20 years, wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre zurückblicken, I can just weep to see all the things that God did. Könnte ich weinen über alle Dinge, die Gott vollbracht hat. The way he gave us this building. Die Art und Weise, wie er uns dieses Gebäude gegeben hat. When we sat with the owner, als wir mit dem Eigentümer uns hingesetzt haben, the owner's representative. Oder dem Repräsentanten des Besitzers. And Markus asked, can you lower the price? Und Markus fragt, kannst du den Preis erniedrigen? No. Nein. This is a good price. Das ist ein guter Preis. And I said to him. Und ich sagte ihm. Because I was fasting that time. Weil ich hatte in dieser Zeit gefastet. For 28 days. 28 Tage. For this building. Für dieses Gebäude. I said to that guy. Und ich sagte ihm. I represent a group of people. Ich repräsentiere eine Gruppe von Menschen. That are praying for a miracle. Die für ein Wunder beten. This is no miracle. Und das ist kein Wunder. And he said to me, und er sagte mir, we'll rent this building to someone else tomorrow. Wir vermieten dieses Gebäude jemanden anders morgen um denselben Preis. I said, fine. Okay, sage ich. You can try. Versuch es. But if God wants us in this building, aber wenn Gott will, dass wir in diesem Gebäude sind, you will not rent it. Dann wirst du es nicht vermieten können. Markus, looked at me like, Markus hat mich überrascht angeblickt. He just took a deep breath. Hat einen tiefen Atemzug genommen. And then we left. Und dann ist er weg. 2 years later. 2 Jahre später. Same man calls us. Selber Mann ruft uns an. Begged us to take this building. Und hat uns angebettelt, das Gebäude zu mieten. I need a miracle. Und er sagt, ich brauche ein Wunder. Because I represent people who are praying for a miracle. Weil ich repräsentiere Leute, die auch für ein Wunder beten. Well, that month. dieses Monat, one of our people found a little thing in the newspaper. Hat jemand von uns eine kleine Annonce im Newspaper gefunden, says, Zeitung the gefunden, law just changed, dass das Gesetzeslage sich verändert hat for buildings. Für Gebäude dieser Art. Oh, what does it say? Und was sagt es da? It says that if the owner has taken money in the past to fix the building, wenn der Eigentümer eben Geld gespart hat für das Gebäude from his renters, von seinen vorherigen Mietern, he has to give all that money to the next renter. Dann muss er dieses Geld dem nächsten Mieter in die Hand geben. Ooh. I wonder how much that could be. Ich frage mich, wie viel das wohl sein kann. Well, it happened to be 400,000 shillings. Das waren 400,000 Schilling. And I said, that's a miracle. Das ist ein Wunder. And they had to use that money. Und sie mussten das Geld verwenden, to do everything that we would have had to pay for. Um Dinge zu installieren, die wir hätten installieren müssen. That's nice. Das ist super. God has done so many things. Gott hat so viele Dinge getan. If we look back and think that we did these things, wenn wir zurückblicken und denken, dass wir sie vollbracht hätten, they're not going to continue. Dann wird das nicht weitergehen. The Lord said, der Herr I will sagt, build my church. Ich werde meine Gemeinde leiten. I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen nicht eindringen. We are facing a devil. Wir sind einem Teufel gegenüber. Do you know what the word Satan means? Das Wort Satan heißt, it means to oppose. Der widersteht. Do you know what Satan's mission statement is? Weißt du, was Satans mission statement ist? I know what it is. Ich weiß, was es ist. His mission statement is this. Sein mission statement heißt so. To oppose. Zu widerstehen. The purpose of God. Dem Zweck Gottes. In every generation. In jeder Generation. And you could almost put at the end of that with joy. Und du könntest am Ende fast hinschreiben, mit Freude. Because Satan enjoys, weil Satan hat Freude daran, in a demonic way, in einer diabolischen Art, to oppose the purpose of God. Dem Zweck Gottes zu widerstehen. That's why he will be thrown into the lake of fire. Deshalb wird er ja auch in den Feuersee geworfen. In Matthew chapter 25 and verse 41. In Matthäus 25, 41. Forever. Für die Ewigkeit. The devil and his angels will be damned forever. Der Teufel und seine Engel werden in Ewigkeit die Verdammnis sehen. And this is what lawlessness is. Und das ist auch, was die Gesetzlosigkeit bedeutet. Lawlessness is, I am joyfully disobedient. Gesetzeslosigkeit heißt, ich bin mit Freude ungehorsam. Joyfully. Ich habe Freude daran, ungehorsam zu sein. I enjoy transgressing the purposes es of God. Es gefällt mir, den Zweck Gottes zu übertreten. The word of God. Das Wort Gottes. The standards of God. Den Standard Gottes zu übertreten. That's why people parade around. Deshalb gibt es diese Paraden in der Welt. Sin, in ihrer Sünde. Because they enjoy it. Weil sie daran große Freude empfinden. Either in ignorance or in arrogance. Entweder in Ignoranz und Unwissenheit oder Arroganz. And Satan has a plan. Satan hat einen Plan. To come against us. Gegen uns zu kommen. If he doesn't come against us, wenn er nicht tut, then what we are doing is not of God. Dann ist das, was wir tun, nicht von Gott. Because the resistance to what we are doing, denn der Widerstand dem gegenüber, was wir tun, will determine wird, how much of God we are. Wird sehen, wie sehr wir von Gott sind. The gates of hell will not prevail against the church. Die Pforten der Hölle werden nicht gegen die Gemeinde widerstehen können. Now, last week we were talking about serving in a ministry. Letzte Woche haben wir gesprochen über den Dienst in einer Gemeinschaft. We were saved to serve. Wir wurden gerettet, um zu dienen. We were not saved to be spectators. Wir wurden nicht gerettet, um zuzuschauen. Every single one of us were created in Christ for a service. Jeder von uns ist in Christus zu einem Dienst berufen. It starts first in your family. Und das beginnt zuallererst in deiner Familie. Someone once asked the preacher. Einmal hat jemand den Prediger gefragt. What's more important, the ministry or my family? Was ist wichtiger, der Dienst Gottes in der Gemeinde oder meine Familie? And the preacher was so shocked. Und der Prediger war so schockiert. He said, "Your family is your ministry." Deine Familie ist dein Dienst. This one woman came up to D.L. Moody. Diese eine Frau kam zu D.L. Moody with und fragte, 10 children. Mit 10 Kindern. And she said, "God has called me to be a missionary." Gott hat mich berufen, Missionar zu sein. And he said, "Yeah, there's your mission field right there." Da, genau da hast du dein Missionsfeld. You were right. Du hast recht. Here's your mission field. Da, diese 10 Kinder sind dein Missionsfeld. God has equipped all of us. Gott hat uns alle ausgerüstet. To be involved. Um eingebunden zu sein. It's amazing. Das ist unglaublich. Satan will oppose this. Satan wird dem widerstehen. Now turn to 1 Corinthians chapter 13. Im 1. Korinther 13. Last week, 3 points. Letzte Woche 3 Dinge will ich betrachten. If you're gonna enter into ministry, wenn du in den Dienst trittst, before we mention the points, before the 3 points, bevor diesen 3 Punkten folgen, the heart of ministry is the cross. Das Herz des Dienstes ist das Kreuz. That it's something I do to serve. Es ist etwas, was ich tue, um zu dienen. Jesus did not come to be served, he came to serve. Jesus ist nicht gekommen, um zu dienen, sondern nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. The cross changes my motive. Das Kreuz verändert meine Motive. From something that is for me. Von etwas, was für mich ist. I'm doing this to bless me. Ich tue das, um mich mir zu dienen. No, I'm doing this to bless another. Sondern ich tue das, um einen anderen zu segnen. And as I bless another, I will be blessed. Und während ich einen anderen segne, werde ich auch selbst gesegnet werden. To enter into this process, in diesen Prozess einzutreten, we have to first purpose in faith. Müssen wir zuerst im Glauben etwas bezwecken. You're not going to enter into ministry through emotion. Du wirst in einen Dienst nicht durch eine emotionelle Stimmungslage eintreten. Because ministry always costs us something. Denn der Dienst kostet uns etwas. Ministry means we're giving our time, our energy. Dienst heißt, dass wir unsere Zeit, unsere Energie geben. To purposely bless. Etwas ganz bewusst zu segnen. Number two, zweitens, we have to operate in love. Wir müssen in Liebe handeln. Which means that in practically speaking, jetzt praktisch gesehen, I mean, if I'm going to do something and I begin to get really subjective, like, am I doing this? Am I operating wenn in ich love? Was tue, dann werde ich vielleicht jetzt sehr subjektiv und denke, mache ich das richtig oder falsch? Hi, hallo, how are you? Wie geht's dir? Am I operating in love? Habe ich jetzt, bin ich in Liebe just oder was ask yourself ich this. Frag dich das. Am I doing this to bless that person? Tue ich das, um diese Person zu segnen? If you're doing that to bless them, wenn du es tust, um sie zu segnen, you're operating in love. Dann handelst du in Liebe. Number three, drittens, we rejoice in hope. Wir freuen uns in der Hoffnung. Because ministry costs us, weil uns der Dienst was kostet, we don't always experience the blessing of being a blessing. Dann erfahren wir oft nicht den Segen, dass wir ein Segen sind. It costs us. Es wird uns was kosten. 2. Corinthians 12:15. Im 2. Korinther 12:15. I am gladly spent. Ich werde mit Freuden hingegeben. And very spent for you. Und ich bin für euch völlig verzehrt. Now in 1 Corinthians chapter 13. Im 1. Korinther 13. I want you to look at the first two characteristics. Will ich, dass ihr die ersten beiden Charakteristika betrachtet, der Liebe. And this is very, it's no mistake which the first one is. Und es ist kein Fehler, welches das erste ist, das genannt wird. Love is patient. Liebe ist geduldig. But the word is not patient. Aber das Wort ist nicht geduldig. Patience is hupomeno in the Greek. Geduld ist hupomeno im Griechischen. This is the word makrothumeo. Das ist das Wort makrothumeo. Which is, it should be translated long suffering. Und das sollte mit Langmut übersetzt werden. What does long suffering mean and why is it first? Was ist Langmut und warum wird das zuerst genannt? And I'll tie this into what God is doing and how Satan opposes it. Und ich werde das einknüpfen in dieses ganze Thema, was Gott tut und wie Satan dem gegenübersteht. Satan is a roaring lion looking to devour someone. Satan ist ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. He wants to destroy people. Er will Menschenleben kaputt machen. In Acts chapter 20 verse 28. In Apostelgeschichte 20 Vers 28. Paul the apostle warned. Hat Paulus der Apostel gewarnt. He says, wolves will come, wolves will arise from your midst. Wölfe werden aufstehen aus deiner eigenen Mitte. Wolves will come in from the outside. Werden kommen von draußen. They will not spare the flock. Und sie werden die Herde nicht verschonen. They will destroy. Sondern werden sie zerstören. Why? Warum? Because their purpose weil der Zweck either in ignorance or arrogance eben in Unwissenheit oder Arroganz is not to bless. Ist nicht zu segnen. And I would like to add this. Und ich will noch Folgendes zufügen. There is a wolf in every single one of us. Und es gibt einen Wolf in allen von uns. There's a wolf in every single one of us. Es gibt diesen Wolf in jedem einzelnen von uns. Now, what does long suffering mean? Was heißt nun Langmut? And I want you to turn to Romans chapter 12. Und ich will, dass ihr blättert zu in Römerbrief 11. And I'll give you the definition of long suffering and kindness. Und ich gebe euch die Definition von Langmut und Freundlichkeit. Romans chapter 12 verse 21. Römer Kapitel 12 Vers 21. Before I read the verse, bevor ich den Vers lese, think of the devil, stelle den Teufel vor, who lives to oppose the purpose of God. Der lebt, um dem Zweck Gottes zu widerstehen. We live to serve the purpose of God. Wir leben, um dem Zweck Gottes zu dienen. He lives to oppose the purpose of God. Und er lebt, um dem Zweck Gottes zu widerstehen. What does that make us? Was macht das aus uns? Enemies. Das macht uns Feinde. Who is he going to focus on if he opposes the purpose of God? Auf wen wird er sich konzentrieren, wenn er dem Zweck Gottes widersteht? Us. Uns. And he can come into the church through every one of us. Und er kann sich offenbaren durch jeden einzelnen von uns. And he will come through every single one of us. Und er wird es auch tun. That's why Jesus said to Peter in Matthew 16. Deshalb hat Jesus dem Petrus in Matthäus 16 gesagt. When Peter said, "Lord, don't go to Jerusalem." Als Petrus sagte zu Jesus, God forbid. Geh nicht nach Jerusalem. Gott don't verbiete. Talk about a cross and dying. Jesus spricht doch nicht von einem Kreuz und dem Tod. Don't have the cross as part of your ministry, Lord. Hab doch das Kreuz nicht als Teil deines Dienstes. No. Let's keep that out. Das wollen wir doch nicht haben. This is great the way it is. Es ist doch großartig, so wie es jetzt gerade turning ist. Bread, you know, multiplying bread and the miracles. Wir haben da die Brotvermehrung, die Wunder. This is the kind of ministry we dreamed of. Das ist der Dienst, von dem wir geträumt haben. But don't talk about a cross aber in the ministry. Sprich doch bitte nicht von einem Kreuz im Dienst. God forbid. Gott verbiete. And the Lord said, "Get behind me, Satan." Und der Herr sagte zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Get behind me, Satan. Geh hinter mich, Satan. The opposer of the purpose of God. Der dem Zweck Gottes widersteht. Oh, how the devil would love for us to remove the cross from the ministry. Oh, wie sehr würde der Teufel gerne das Kreuz vom Dienst trennen. Go into the next 20 years. In die nächsten 20 Jahre eintreten. Serving ourselves. Uns selbst zu dienen. And calling a Christian. Und das Ganze christlich nennen. And having 7 Vereins. Und 7 Vereine gründen. 7 horses pulling this purpose. 7 Pferde, die diesen Zweck treiben. But we're all doing it for ourselves. Ah, das tun wir alles nur für uns we selbst. All glory. Wir sind alle verherrlicht. We don't look back like Joshua did. Wir haben nicht zurückgeblickt wie Josua. And made known all the things that God had done. Und verkünden nicht all das, was Gott getan hat. Something changes. Etwas verändert sich. And suddenly the cross is removed. Und plötzlich wird das Kreuz entfernt. And we need to say, "Get behind me, Satan." Und wir müssen sagen, geh hinter mich, Satan. I'm not serving myself in this. Ich diene mir nicht selbst. Now Satan comes with evil through every single one of us. Satan kommt mit Bösem durch alle von uns. Just like he did Peter. So wie mit dem Petrus. When we least expect it. Zu dem Zeitpunkt, als wir am geringsten erwarten, wurdest du erwählt. When we least expect it, zu dem Zeitpunkt, als wir es nicht erwarten, someone is chosen, wird jemand erwählt, to be a mouthpiece for the devil. Um ein Mundwerk des Teufels zu sein. He has used me. Er hat mich benutzt. He has used you. Er hat dich benutzt. He will use me again, er wird mich wieder benutzen. When I'm careless, für ein achtloses Wort. And when he does, und wenn er es tut, the only way out is repentance. Und die einzige Möglichkeit raus ist Umkehr. Or you go to people and you say sorry. Und du gehst zu den Menschen und entschuldigst now dich. Watch this. Jetzt schau dir das an. Verse 21. Vers 21. Do not become overcome by evil. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. This is the definition of long suffering. Das ist die Definition der Langmut. This is why you suffer long. Deshalb hat man Langmut. So that you do not become overcome by evil. Dass du ja nicht vom Bösen überwunden wirst. Long suffering means I don't take it into my hands. Langmut heißt, ich nehme es nicht in meine Hand. I see something wrong. Ich sehe etwas, das falsch and ist. And it's like, wait a minute. Und ich sage, na warte wait mal. Wait a minute. Na warte mal. I, No long suffering. Kein Langmut. I take it into my hands. Ich nehme das in die Hand. And when we take things into our hands, und wenn wir es in die Hand nehmen, I can guarantee, oh, well over 90% of the time, I'm going to go right into evil. Dann kann ich dir sagen, mit 90%iger Sicherheit bist du gleich mitten im Bösen. I don't know my own heart. Weil ich mein eigenes Herz nicht kenne. Jeremia 17, Vers 9. The heart is desperately wicked. Das Herz ist unvergleichlich böse. Who can know the heart? Wer kann das Herz erkennen? Only God knows the heart. Nur Gott kennt das Herz. That's verse 9. Vers 9. But go back to verse 5. Vers 5. And it says, "Cursed is the man who trusts in man." Wo steht, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut. That means, cursed is the man also who trusts in himself. Das heißt auch, dass verflucht ist der Mann, der auf sich selbst vertraut. The first characteristic of love. Die erste Charakteristik der Liebe. Don't take things into your own hands. Nimm die Dinge nicht in deine eigene Hand. Wait. Warte. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. Go into prayer. Geh ins Gebet. Intercede. Widerstehe. Be a prayer warrior. Sei einer, der im Gebet widersteht. Leave room for God. Und lasse Platz für Gott. God will deal with things. Gott wird sich mit Dingen beschäftigen. If we don't suffer long, wenn wir nicht langmütig sind, we will never survive the next 20 years. Werden wir die nächsten 20 Jahre nicht überleben. We have to bring this message over and over. Und diese Botschaft muss immer wieder gepredigt werden. Do you know why? Weißt du warum? Because the devil is going to speak through me when my guard is down. Weil der Teufel wird durch mich sprechen, wenn meine Waffen runterliegen und ich nicht nachdenke. And I speak something natural into a situation. Und ich spreche etwas Natürliches in eine Situation. Or I'm irritated. Oder ich bin irritiert. I was confronted with evil. Ich wurde mit dem Bösen konfrontiert. And I did not expect it. Und ich habe es nicht erwartet. I was disappointed. Ich war enttäuscht. And then I took it into my hands. Und dann nahm ich es in die Hand. Wait a minute here. Das ist unglaublich. That's evil. Das ist böse. Yes, so are you now. Und so bist du jetzt so auch. So are you. Just took it into your hands. Jetzt hast du es gerade in die Hand genommen. Now the devil's like, yeah. Yeah. Jetzt hat er Freude dran. Böse mit Böse und da haben wir einen schönen Konflikt. I'm so smart. So klug bin ich. Long suffering. Langmut stops this. Hört damit auf. Because all of us. Weil alle von uns. In Romans 7, evil is in all of us. In Römer 7 steht das. Böse ist in allen von uns. It's a law. Es ist ein Gesetz. Paul said, I look within. Paulus sagt, ich schaue in mich hinein. And I see a law. Und was sehe ich da in Gesetz? Evil is present with me. Das Böse wohnt bei mir. The one that wants to do good. Der das Gute tun will. And then he finishes, oh wretched man that I am. Und dann schließt und sagt, oh ich schlechter Mensch, who can deliver me from this body of death? Wer kann mich erlösen von diesem Leib des Todes? So I see. So sage ich nun. Romans 8:1. There's no condemnation. 8:1. Es gibt keine Verdammnis. With the mind I serve the law of God. Mit dem Sinn diene ich dem Gesetz Gottes. With the flesh I serve the law of sin. Mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. In the next month. Im nächsten Monat. The devil is going to use every one of us. Wird der Teufel auch jeden von uns benutzen. When we put our guard down. Wenn wir unachtsam sind. You're going to be, the devil's going to use you to speak evil to your friend. Und der Teufel wird dich benutzen, Böses mit deinem Freund zu besprechen. The devil can stop this work. Der Teufel kann diese Arbeit beenden. By getting us to take things into our own hands. Indem wir Dinge in unsere eigene Hand nehmen. And then we crusade. Und dann sind wir Kreuzritter. Long suffering will stop that. Langmut wird aufhören. Because we give it to God. Weil wir es Gott geben. And here's a definition of kindness. Und da ist eine Definition der Freundlichkeit. But overcome evil with good. Aber lasst uns das Böse mit dem Guten überwinden. Long suffering. Langmut. Do not become overcome by evil. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. We become overcome by evil when we take evil into our own hands. Wir werden vom Bösen überwunden, wenn wir das Böse in die Hand nehmen. And it happens all the time. Und das passiert immer ignorantly. Wieder. Unwissend. We're just humans and it's like, ah! Wir sind Menschen, like, das trifft uns. Do you know what they said to me? Weißt du, was die mir gesagt haben? And it starts to move. Und es beginnt sich zu entwickeln. And you don't even realize, oh, I can't believe I said that. Du weißt gar nicht, ich hätte das nicht sagen sollen. A couple came to the church, ein Ehepaar kam in die Gemeinde dieses Jahr. And I was talking to them. Und ich sprach mit ihnen und sagte, wie geht's? And they told me their names. Und sie sagten mir ihre Namen. And I looked down because the girl had like a stomach, you know. Und die Mädchen hatte einen Bauch. And I thought, she's pregnant. Ist schwanger. And I thought I better make sure, you know. Ich frag nur einfach so, denke ich mir. Oh yeah, definitely. Das muss so sein. So I said, when is the kid coming? Wann kommt denn das Kind? Wrong. Das war das Falsche zu sagen. The husband said to me, weißt du, was der Mann gesagt hat? Du bist so, sie sind so gemein. You are so evil. Gemein, mean, mean, not evil, mean. I thought, oh my gosh, she wasn't pregnant. Ich habe nicht nachgedacht. Oh my gosh. Sie war nicht schwanger. I'm sorry. They never came back. Sie sind niemals wiedergekommen. They never came back. You know what I learned that day? Weißt du, was ich gelernt habe an diesem Tag? Don't ever say that to a woman. Sag das niemals. Unless they say, "Do you know I'm pregnant?" They say, "Oh." Außer sie sagen, weißt du, ich bin schwanger. Yeah, I didn't even notice. Ja. Ah, wirklich? Mir ist es gar nicht aufgefallen. I mean, you don't want to lie, you know, but it's, you know. They never came back. Die sind niemals zurückgekommen. The devil used me that day. An diesem Tag hat they der Teufel mich came back. Benutzt und die sind niemals wiedergekommen. Der Teufel hat mich dazu gebracht, and I ein falsches Wort zu sagen. Und ich wollte nur ein Kompliment machen. Ich habe mir nichts gedacht. And the devil used me. Und der Teufel hat mich benutzt. This is the way it is. Es ist traurig, aber so ist es manchmal. Now, kindness Freundlichkeit is that we overcome evil with good. Ist, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden. Long suffering, don't let evil overcome you. Langmut, lass das Böse dich nicht überwinden. Give it to God. Gib es Gott. Go to God. Geh zu Gott damit. Okay, it was evil. Es war böse. It was your friend. Es war dein Freund. It was unkind. Es war unfreundlich. It was intentional. Es war absichtlich. Maybe, or vielleicht. It was a mistake. Oder ein Fehler. But you know what? It happens through all of us. Aber weißt du was? Es passiert uns allen. So don't take it into your hands. Also, nimm es nicht in die Go Hand. To God. Geh zu Gott. Because it has to stop. Weil es muss aufhören. If you take it into your hands, you are now evil. Wenn du es in die Hand nimmst, wirst auch du böse. And it goes to someone else, and it goes right through the church. Und es geht auf jeden anderen, und es geht dann quer durch die ganze Gemeinde. If you suffer long, wenn du langmütig bist, which we all have to learn, das müssen wir alle lernen. Because at some point, evil's going to overcome your capacity to suffer long. Denn eines Tages wird das Böse deiner Kapazität, Langmut zu haben, überwinden. You're going to say, I have enough. Genug. Enough. Genug. Anything. I'm Was sorry. Es tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Are you okay? Geht's dir gut? Pastor Rob, are you okay? Ist was nicht in Ordnung? I'm okay. Es geht. I just got overwhelmed for a moment. Ich war kurzfristig überwältigt. I'm sorry. Es tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. And it's gone. Und es ist sorry. Weg. Es tut mir leid. Now, I want to close with this. Ich will damit abschließen. Turn to Psalm 37. Psalm 37. And I want to read something I received recently. Und ich möchte etwas vorlesen, was ich unlängst empfangen habe. From a sister in our church. Von einer Schwester in unserer Gemeinde. She wrote to me. Sie hat mir geschrieben. Yesterday. Gestern. I went on my knees. Bin ich auf meine Knie gegangen. And I asked God for forgiveness. Und habe Gott um Vergebung gebeten. Because the attitude of my heart was totally wrong. Weil die Einstellung meines Herzens völlig falsch war. Did you get that? Hast du das verstanden? Yesterday I went on my knees. Gestern bin ich auf meine Knie gegangen. And asked God for forgiveness. Und habe Gott um Vergebung gebeten. Because the attitude of my heart was totally wrong. Denn die Einstellung meines Herzens war völlig falsch. You know what happened? Weißt du, was passiert ist? She was confronted with evil. Sie war mit dem Bösen konfrontiert. And it was evil. Und es war böse. But she took it into her hands. Aber sie hat es in ihre Hände genommen. We don't do that. Das tun wir nicht. You do not react at evil with evil. Wir reagieren auf das Böse nicht mit dem Bösen. We go to God with it. I cannot defeat evil. Ich kann das Böse nicht überwinden. And she got infected. Und sie wurde infiziert. And I feel that he took this burden away from me. Und ich fühle, wie diese Last von mir genommen wurde. Now I can see things from God's perspective. Und nun kann ich die Dinge sehen von Gottes Perspektive. And all are new things. Und alles ist neu. Because It is all for God's glory. Denn es ist alles für die Herrlichkeit Gottes. And I was weeping. Und ich habe geweint. My throat was tight. Und meine Kehle war eng. I just started weeping. Und ich habe geweint. This is the future of our church. Das ist die Zukunft unserer Gemeinde. This is the only way we can survive. Das ist die einzige Art, wie wir überleben können. To serve the purpose of God. Dem Zweck Gottes zu dienen. When the devil's whole purpose is to oppose that purpose. Wenn des Teufels ganze Strategie ist, uns zu überwinden. And if long suffering and kindness are not the two characteristics. Und wenn Langmut und Freundlichkeit nicht die Hauptcharakteristik that we use in the presence of evil, sind die wir in der Gegenwart des Bösen benutzen, we will not survive. Werden wir sicherlich nicht we may stay at church, wir mögen eine Gemeinde bleiben, but it will not be healthy, aber sie wird nicht gesund sein, it will not grow, sie wird nicht wachsen, and it will not fulfill the purpose that God intended for us. Und es wird nicht den Zweck erfüllen, den Gott für uns vorbereitet hat. Wow, isn't this good? Ist das nicht großartig? This sets me free. Das befreit mich. Now, Psalm 37, and we'll close. Psalm 37 und ich will abschließen. Do not fret because of evildoers. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Do not be envious toward wrongdoers. Und beneide nicht die, welche Böses tun. That's whether they do it in arrogance or in ignorance. Das ist jetzt, ob sie das in Unwissenheit oder in Arroganz machen. For beide. They will wither quickly like the grass. Denn sie werden wie das Gras schnell verdorren. Now think about the third point, rejoicing in hope. Der dritte Punkt, sich in der Hoffnung erfreuen. We have to rejoice in hope. Wir müssen uns in der Hoffnung erfreuen. Because hope means I have a confident anticipation. Denn Hoffnung heißt, ich habe eine zuversichtliche Erwartung, that God will bless in dass the end. Gott segnen wird am Ende. I'm sure of it. Davon bin ich überzeugt. Feel it, I don't see it. Ich fühle nichts, ich sehe es nicht. But hope that is seen is not hope. Aber Hoffnung, die man sieht, ist ja keine Hoffnung. Well, you know, I would have some hope if I could just see the end of the tunnel. Ja, ich hätte ja Hoffnung, wenn ich gerade nur das Ende vom Tunnel sehen würde, aber if you can see the end of the tunnel, that's not hope. Aber wenn du das Ende vom Tunnel sehen kannst, dann ist es ja keine Hoffnung. I don't see an end. Ich sehe kein Ende. Right, we got to hope now. Aber jetzt müssen wir hoffen. That's hope. Das ist Hoffnung. You don't see an end. Du siehst das Ende nicht. If you could see it, it's not hope. Wenn du es sehen könntest, wäre es keine Hoffnung. So we rejoice in hope. Wir erfreuen uns in der Hoffnung. Because we're suffering long. Denn wir haben Langmut. And we are giving these things to God. Und wir geben diese Dinge Gott. And as we give them to God in prayer. Und wenn wir sie im Gebet Gott geben. We rejoice in hope. Dann freuen wir uns in der Because Hoffnung. Because He'll never leave us nor forsake us. Denn er wird uns nicht verlassen oder im Stich lassen. If He called us, faithful is He who will do it. Wenn er uns berufen hat, dann ist er treu, der uns berufen hat. Now watch this. Verse 2. Vers 2. For they will wither quickly like the grass. Denn wie das Gras werden sie verdorren. Unless they repent. Wenn sie umkehren. That's why you pray for them. Deshalb betet man für sie. And fade like the green herb. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Watch this. Jetzt hör zu. Trust in the Lord and do good. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Overcome evil with good. Und überwinde das Böse mit dem Guten. Trust in the Lord. Vertraue auf den Herrn. Suffer long. Habe Langmut. Trust in the Lord. Vertraue dem Herrn. Don't give evil for evil. Vergelte nicht Böses Don't mit Bösem. Take it into your hands and be infected by it. Und werde dadurch infiziert. You can't touch a leper and not get leprosy. Du kannst nicht einen Leprakranken anrühren und nicht selbst infiziert werden. You can't handle evil and not catch it. Du kannst nicht mit dem Bösen umgehen und nicht davon you infiziert have werden. To go into prayer and trust God. Du musst im Gebet dem gegenüberstehen. Rejoice in hope. Erfreue dich in der Hoffnung. And do good. Und tue Gutes. Be kind. Sei freundlich. Continue to do good. Und fahre fort, Gutes zu tun. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Wohne im Land und hüte die Treue. Delight yourself in the Lord. Und habe deine Lust am Herrn. He will give you the desires of your heart. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Commit your way to the Lord. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Trust also in Him and He will do it. Und vertraue auf ihn, so wird er es handeln. He will do it. Und er wird handeln. And He, watch this, and He will bring forth your righteousness as the light. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht. And your justice as the noonday. Und dein Recht wie den Mittag. Rest in the Lord, wait patiently for him. Sei still in dem Herrn und harre auf ihn. Do not fret because of him who prospers in his way. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Because of the man who carries out wicked schemes. Über den Mann, der böse Pläne ausführt. Cease from anger. Lass ab vom Zorn. Forsake wrath. Lass den Grimm. Do not fret. Entrüste dich nicht. It only leads to evil doing. Es führt nur zum Bösen. Amazing, isn't it? Unglaublich, ja. It only leads to evil doing. Es führt nur zum Bösen. Don't take it into your hands. Nimm es nicht in deine Hand. Number one. Erstens. Number two, it's gonna come through you too. Es wird durch dich auch kommen. And someone's gonna have to suffer along with you. Und jemand muss mit dir langmut haben. Because this time it was your mouth. Denn diesmal war es dein eigener Mund. This time it was your attitude. Diesmal war es deine eigene Einstellung. This time you are the one being prayed for. Und diesmal bist du derjenige, um dessen Willen gebetet wird. Who me? Was ich? You. Ja, yeah, du. You. Du. You. Du. Oh, I'm sorry. Na, tut mir leid. That's great. Das ist wunderbar. It's wonderful. You know, it's a privilege to repent. Es ist ein Privileg, umkehren zu können. It's not hard. Es ist nicht schwer. Repentance is the most wonderful releasing thing you can do. Umkehr ist das angenehmste und entspannendste, was man tun kann. It's only difficult for someone who is full of himself. Es ist nur schwierig für jemanden, der voll von sich selbst ist. If your heart is meek and lowly, wenn dein Herz sanftmütig und ist und niedrig, that's all repentance is. Das ist alles, was schon Umkehr ist. Being meek and lowly. Sein niedrig und demütig zu sein. So what's so hard, if that's who you are anyway. Wenn du der bist. Hey, you know what? Weißt du was? I'm sorry. Tut mir leid. Es tut mir sehr leid. I'm stupid. I'm sorry. Ich bin dumm. Forgive me. Kannst du mir vergeben? Yeah. Thank you. I'm Danke. Free. Und ich bin frei. What's so hard about that? Was ist so schwer daran? Nothing. There's nichts. Nothing difficult. Nichts. Unless you're serving yourself. Außer du dienst dir selbst. And you have something to protect in their eyes. Und du musst etwas vor ihren Augen beschützen. Because the cross is not the heart of your ministry. Weil das Kreuz nicht im Herz deines Dienstes steht. Or your life. Oder deines When Lebens. The cross is there. Das Kreuz ist da. You by repenting to someone. Indem du dich bei jemandem entschuldigst. You have just gained their respect. Hast du gerade ihren Respekt erfahren? I've repented to people. Ich entschuldige mich bei Leuten. And you know what? Weißt du was? Many times they didn't even know what I was. I said, what are you talking Oftmals about? Wissen die gar nicht, worüber ich spreche. No, I'm sorry, I had an attitude. Ich hatte eine Einstellung. I don't think so. Ich habe nichts bemerkt. No, you don't think so, but I know so. Okay. Du weißt es nicht, aber ich Just weiß receive es. This. I'm sorry. Kannst du einfach empfangen und sagen, ich tut mir leid. Sure, sure. Ja, okay, ja, fine. Ja, passt. Now let's just finish up. Wollen wir abschließen mit dem Psalm? Let's go to verse 8 again. It's so good. Cease from anger. Lass ab vom Zorn. And forsake wrath. Und lass den Grimm. Do not fret. It only leads to evil doing. Entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen. For evil doers will be cut off. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. But those who wait on the Lord, they will inherit the land. Aber die auf den Herrn hoffen, sie werden das Land besitzen. Wow, we could just read on, but da könnte man noch fortfahren, aber wir müssen aufhören. Oh Lord. Herr. Yet a little while and the wicked man will be no more. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. And you will be and you will look carefully for his place and he will not be there. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. But the humble will inherit the land. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. And will delight themselves in abundant prosperity. Und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. And we can rejoice now. Und wir können jetzt uns erfreuen in that promise of abundant prosperity. An dieser Verheißung von übermäßigem Heil. Amen. Let's Amen. Overcome evil with good. Und so wollen wir das Böse mit dem Guten überwinden. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir diesen Morgen. For this next 20 years. Für diese nächsten 20 Jahre. Unless you return. Wenn du nicht vorher wiederkommst. We'll be spending the rest of it in heaven. Und den Rest von uns im Himmel verbringen. Wait. Let me say that again. Unless you return, wenn du nicht vorher wiederkommst, we pray that you'd bless it. Dass du das segnest. If you return, we'll be spending it in heaven. Und wenn du wiederkommst, dann werden wir es mit dir im Himmel Maybe verbringen. You're here today, wenn du heute hier bist, if you die, und du stirbst, where will you go? Wohin kommst du? Are you sure that you would be with God? Bist du sicher, dass du mit Gott sein wirst? Jesus died for our sins. Jesus starb für unsere Sünden. On that cross. Auf diesem Kreuz. When those nails were driven through his hands. Als diese Nägel durch seine Hände getrieben wurden. And driven through his feet. Und durch seine Füße. And he was scourged. Und wurde geschlagen. And had a crown of thorns. Eine Krone von Dornen. And then he said, "Father, forgive them." Und dann sagte er, Vater, vergib ihnen. They don't know what they're doing. Sie wissen nicht, was sie tun. He is the Lamb of God who took away the sins of the world. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnahm die Sünde der Welt. Would you like to receive him? Würdest du ihn empfangen heute? And let him take away your sin. Und deine Sünde wegnehmen. And give you the gift of eternal life. Dass er dir die Gabe des ewigen Lebens geben kann. It's by faith. Es ist im Glauben. That means through a simple prayer. Das heißt durch ein einfaches Gebet. Would you pray with me today? Und würdest du heute mit mir beten? Say God in heaven. Und sag Gott im Himmel. If I die, wenn ich sterbe, I have no hope. Habe ich keine Hoffnung. Except in myself. Außer in mich selbst. But that's no hope. Und das ist keine Hoffnung. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. Wash me in the blood of Jesus Christ. Und wasche mich im Blut Christi. Who died? Der gestorben ist. Was buried. Und auferstanden and ist. Rose from the dead. Und von den Toten auferstanden ist. Save me. Rette mich. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich. And Lord, for the church today, und für die Kirche heute we pray, beten wir auch, that you would forgive us, dass du uns vergeben würdest, when we're caught off guard, wenn wir gerade am falschen Fuß erwischt sind, oder when we are just plain, wenn wir einfach nur deliberately, ganz offensichtlich und absichtlich evil. Böse sind. We pray, Lord. Und dafür beten wir auch. Thank you for our church. Wir danken dir für unsere Gemeinde, Thank Vater. You for the blessing. Und wir danken dir, dass du uns segnest. We love you. Wir lieben dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.